sich kümmern, unwirklicher Ort. Nimmt Stein und Stein auf der Suche nach ihm, legt den Ziegel beiseite, der Schmerz sitzt tief. Gejagt in Trümmern und wieder auf der Flucht, keine Erholung und wieder Schutz gesucht. Der Feind kennt keine Armen, feuert das alle Ruhe, tödliche Salben, deutsche Auserkoren. Asche und Staub verdecken die Sicht, doch das große Feuer hat die Stadt im Griff. Komm, pack mit an, bewege deine Glieder, die zweite Welle naht, sie kommen wieder. Gesucht. Der Feind kennt kein Erbarmen, feuert aus allen Rohren tödliche Salben, deutsche Auserkoren. Churchills Flieger, so zerstörerisch, Ziele verstecken sich im Schutt. Auch Lazarette schießen sie kaputt. Lebende Ziele verstecken sich im Schutt. Selbst Lazarette schießen.